einfach nervös. Kachi für dich, leider keine Zeit, sei mir nicht bös. Puto vom Block sein, bin ich jetzt endlich erlöst. Mache jetzt mehr als du bitte, sei mir nicht bös. Puto im Kopf, hab ich jetzt nur noch Geschäft. Die Zeit auf der Straße ein Test, zerreiße komplett, trotzdem tiefer die Cap. Guck, nie wieder Packs, nur noch Auge auf Benz. Gang, Martin, mach was ich will mit der Gang. Nie wieder Kripos abhängen, nie wieder rennen. Denn heute mach ich dick Platz für die Fam. Gang, Martin, mach was ich will mit der Gang. Nie wieder Kripos abhängen, nie wieder rennen. Denn heute mach ich dick Platz für die Fam. Mach ich dick Platz für die Fam. Mach ich dick Platz für die Fam. Kripos abhängen, nie wieder rennen. Denn heute mach ich dick Platz für die Fam. Kripos am Blocker, lauern, ihr machen nervös. Kachi für dich, leider keine Zeit, sei mir nicht bös. Puto vom Block sein, bin ich jetzt endlich erlöst. Mache jetzt mehr als du bitte, sei mir nicht bös. Kripos am Blocker, lauern, hier machen nervös. Kachi für dich, leider keine Zeit, sei mir nicht bös. Puto vom Block sein, bin ich jetzt endlich erlöst. Mache jetzt mehr als du bitte, sei mir nicht bös. Gang, gang, gang.